Ein deutsches Märchen. Die erstaunlichen Reisen von Sindbad, Teil 3. Das Monster mit einem Auge. Hallo, hey, ich bin Tick. Hi. Du redest nicht viel, oder? Ja, nein. Hey, Tuck, schau mal, wen wir hier haben. Er sagt mir nicht seinen Namen. Ja, du hast ihn erschreckt, Tick. Ich erschrecke keine Störche. Ich habe aber einen Mann auf dem Schiff erschreckt. Ha! Du hättest sein Gesicht sehen sollen, als ich ihm das Sandwich direkt aus den Händen schnappte. Hör auf damit. Du bist der Grund, warum sie uns nicht mehr füttern. Die sind so schreckhaft, diese Menschen. Es ist nicht meine Schuld. Hey, kleiner Freund, wie heißt du denn? Ich bin Toe. Hi, Toe. Das ist Tick und ich bin Tuck. Sag mir, warum hast du denn solche Angst? Warum sollte ich keine Angst haben? Du bist viel größer als ich. Das ist wahr. Aber jemand wird immer größer sein als du. Das ist natürlich. Du kannst nicht immer vor jedem Angst haben. Nein. Niemand ist größer als die Menschen. Ich wünschte, ich wäre ein Mensch. Oh, auf keinen Fall. Es gibt Kreaturen auf seltsamen Inseln, die viel, viel größer sind als die Menschen. Hast du noch nie von dem Monster mit einem Auge gehört? Was? Mach dir keine Sorgen, Toe. Ich werde dir eine Geschichte über Mut erzählen. Sie wird dich lehren, dass Mut wichtiger ist als groß oder klein. Oh, Sindbad. Ich weiß es. Das muss eine Sindbad-Geschichte sein. Eine Sindbad-Geschichte, ja. Los geht's. Zum Monster? Nein, zum Zaubertopf. Wasser, Wasser, klar und blau. Zeig uns alles, was in dir steckt. Willkommen, Toe. Willkommen in Bagdad. Heimat unseres Heldens. Sindbad, der? Tag. Das letzte Mal, als ich die Geschichte hörte, war Sindbad ein Mann. Er ist ein Mann. Wartet, lasst uns ein wenig nach rechts gehen. Ah, so wird es gemacht. Ja, hier ist Sindbad, der Seemann. Nach der letzten Reise wurde Sindbad reich. Er baute sich ein großes Haus und half vielen Menschen in seiner Heimatstadt. Sindbad wurde täglich berühmter. Hey Sindbad, ich und andere Männer setzen die Segel nach Balsora. Von dort aus werden wir zu anderen Häfen fahren, um unsere Waren zu handeln. Möchtest du dabei sein? Oh ja, ich war schon lange nicht mehr auf dem Meer. Ich werde die besten Waren aus Bagdad für diese Reise beschaffen. Okay, bis dann. In einer Woche geht's los. Sindbad segelte wochenlang auf dem Schiff. Die See war ruhig. Sie segelten zu weit entfernten Orten. Doch plötzlich eines Nachts kam ein Sturm auf. Rettet euer Leben! Rettet euer Leben! Das ist mir kein... Hilfe! Hilfe! Verlass uns nicht! Captain, warte! Lass uns nicht zurück! Kapitän, Hilfe! Oh nein, wartet, ich werde das Schiff wenden. Der Wind ist zu stark. Ich kann das Schiff nicht wenden. Wartet, ich werde ein Boot für euch herunterlassen. Nehmt das. Die Händler hatten Glück mit dem Rettungsboot. Schnell stiegen sie ein. Aber die Strömung trieb das Schiff in eine andere Richtung. Rudert weiter! So könnt ihr überleben! Oh nein, wir werden hier sterben. Wir haben nicht das Boot, um darin zu sterben. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Wir müssen weiter rudern, bis wir eine Insel erreichen. Sie ruderten Tag und Nacht in der Hoffnung, Land zu finden. Aber es gab nur Wasser überall. Doch dann... Wacht auf, Leute! Wir sind gerettet! Eine Insel! Kommt schon! Oh, ja, das ist eine Insel. Aber lasst uns jetzt nicht so hoffnungsvoll sein. Diese vereinsamten Inseln sind beängstigend. Vereinsamt? Was meinst du damit? Die Inseln, auf denen kein Mensch lebt, sind einsame Inseln, Sindbad. Das kann nicht gut gehen. Psst. Habt ihr das gehört? Wartet, lasst mich näher ran. Ah! Ah! Was sind das für Kreaturen? Haut ab! Hilfe! Was sind das für Kreaturen? Verschwindet! Helft mir! Was sind das für Kreaturen? Verschwindet! Helft mir! Wartet! Schließlich sind es Tiere. Und alle Tiere haben immer vor etwas Angst. Ha! Verschwindet, ihr Kreaturen! Haut ab! Oh, Gott sei Dank, wir müssen schnell weg von hier. Wartet, ich sehe da Rauch. Aber wer wird auf dieser Insel sein? Nein, wir sollten da nicht hingehen. Wir müssen sofort zurück. Aber vielleicht sind da Leute und vielleicht haben sie ein großes Schiff. Unser kleines Boot wird uns nie wieder nach Hause bringen. Und wenn ein Sturm kommt, wird dieses Boot kentern. Ich stimme zu. Außerdem ist vielleicht jemand gefangen und sucht Hilfe. Oh, das ist ein Palast. Ah, jetzt sind wir endlich in Sicherheit. Toll. Sind wir das denn wirklich? Das glaube ich nicht. Sieh mal da. Die Kaufleute wussten nicht, was mit ihnen geschehen würde. Ein Haufen Knochen. Das müssten richtig große Vögel sein. Viel zu gefährlich für uns. Auf meiner letzten Reise habe ich ein sehr großes Stück Fleisch vor einen sehr großen Vogel geworfen. Es tut mir leid, Sie zu enttäuschen, aber angesichts meiner Erfahrungen mit einsamen Inseln ist dies durchaus möglich. Das ist nicht der Ort, um Spaß zu haben. Lass uns sofort verschwinden. Ah, was ist los? Erdbeben? Was nun? Wie viel Ärger werden wir jetzt noch erleben? Das ist kein Erdbeben. Was ist denn das da? Ich hungrig. Wow! Lauft! Lauft! Lauft! Lauft! Lauft! Lauft! Ah, nein, nicht mich, bitte. Yum, yum, yum. Nein! Essen! Nein, nein, kein Essen, kein Essen. Nein! Oh, ich töte! Ah! Hey, schau her! Ich habe köstliches Essen! Oh! Wie kann er uns folgen? Er kann noch nichts mehr sehen. Ich bin sicher, er kann unsere Schritte auf dem Boden spüren. Lauf weiter! Hey, ich kann unser Boot sehen. Lasst uns hinschwimmen. Sie stiegen alle auf das Boot und begannen wegzurudern. Aber das Monster war noch lange nicht fertig mit ihnen. Es fing an, Beute ins Wasser zu werfen. Warum kann er uns nicht einfach in Ruhe lassen? Wie kann er uns noch sehen? Wir sind doch auf dem Wasser. Ich glaube nicht, dass wir die Zeit haben, eine Antwort darauf zu finden. Oh, da kommt noch einer. Passt auf, das Boot auf. Nein, Sindbad. Dreh das Boot um. Dreht es um. Nein, dreht euch nicht um. Rettet euch selbst. Los, los. Oh, das Monster hat mich nicht ins Wasser fallen sehen. Gott sei Dank. Hä? Was ist das denn? Ist das eine andere Insel? Ich kann mein Glück nicht fassen. Sindbad schwamm zur Insel. Er war so müde, dass er, als er das Ufer erreichte, sofort einschlief. Er dachte, dass seine Probleme endlich vorbei wären. Das kitzelt. Ah! Wo kommen die her? Oh, warte, ich habe eine Idee. Sindbad nutzte schnell seinen Verstand und pflückte einige Zweige des dornigen Baumes und bedeckte sich damit. Die Schlange kam mit voller Geschwindigkeit zu ihm und, wie erwartet, smack. Gütiger Himmel, Ich habe noch nie in meinem Leben eine so große Schlange gesehen. Puh, ich muss jetzt hier raus. Sindbad baute eine kleine Decke aus dornigen Ästen und saß tagelang darunter. Er hatte nichts zu essen und wurde immer dünner und schwächer. Aber dann eines Tages antwortete das Schicksal. Kann das wirklich wahr sein? Ist das ein Traum? Werde ich wirklich gerettet? Hey, hier drüben! Rette mich! Bist du verrückt? Wieso hältst du dich auf dieser Insel auf? Sie ist befallen von... Eine große Python. Und die andere Insel ist voll von affenartigen Kreaturen und einem großen einäugigen Monster. Oh, aber jetzt, da ich einen anderen Menschen sehe, ist alles vergessen. Ich bin Sindbad, der Seemann aus Bagdad. Du bist aus Bagdad? Du hast großes Glück, mein Freund. Wir segeln nach Balsora. Von dort aus kannst du nach Bagdad. Komm, ich bin sicher, dass du wunderbare Geschichten erzählen kannst. Lass uns zuerst etwas essen. Du siehst aus wie ein Skelett. Lasst uns verschwinden, bevor wir zu Skeletten werden. Stimmt. Warte, was ist mit den anderen Händlern passiert? Nach einiger Zeit auf See fanden sie ein großes Schiff, das sie zurück in ihre Heimatstädte brachte. Armer Sindbad, er hat all seine Ware verloren. Ja. Später, als Sindbad Bagdad von Balsora aus erreichte, traf er den Kapitän seines Schiffes wieder. Der Kapitän war sehr glücklich, Sindbad zu sehen. Er erzählte ihm, wie schuldig er sich fühlte, seine Kameraden zurückgelassen zu haben. Der Kapitän und die Kaufleute auf dem Schiff hatten bereits die Waren von Sindbad verkauft. Die Waren von Sindbad waren von großer Qualität. Die Kaufleute wollten das Geld Sindbads Familie geben. Er gab Sindbad 20 Beutel mit Gold- und Silbermünzen. Sindbad gab ihm eine als Belohnung zurück. Mit dem Rest des Geldes kaufte er dann einen großen Palast und half allen Bedürftigen. Wow! Das war eine erstaunliche Geschichte. Noch einmal! Nicht jetzt, Kleines. Lass uns etwas für das nächste Mal aufheben. Das machst du immer so, Tak. Wieso ausruhen? Es ist der Zaubertopf, der uns alles zeigt. Gut. Dann braucht der Zaubertopf Ruhe. Lasst uns jetzt gehen. Du bist ein guter Geschichtenerzähler, Tak. Ich weiß, dass ich es bin. Bla, bla, bla.